Bitteschön. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier als Dienstabendarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Okay. Ja, okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Sebastian Bittner. Sebastian Bittner, könnten Sie bitte hier Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Bittner schreibt sich BITTNER. Bittner. Bittner, okay. Herr Bittner, wie alt sind Sie? Ich bin 63 Jahre. 63 Jahre, okay. Wann genau sind Sie geboren? Am 26.04.1959. 49. 59. Ah, 50, okay. Herr Bittner, wie schwer sind Sie? 80 Kilo. 80 Kilo, okay. Wie groß sind Sie? 1,84 Meter. 84. Okay, Herr Bittner, was führt Sie zu uns? Was für welche Beschwerden momentan haben Sie? Ja, ich habe so seit gut einem Tag, anderthalb Tagen, habe ich zunehmende Bauchschmerzen. Ja, und jetzt sind die so stark geworden, da hat meine Frau gesagt, jetzt musst du ins Krankenhaus. Ja, das ist gut, dass Sie hierher gekommen sind. Wo genau sind die Schmerzen? Ja, am Anfang waren die mehr so links im Bauch, so links in der Mitte. Und Mhm. jetzt tut der ganze Bauch weh. Ja, okay. Können Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen drückend oder brennend oder dumpf? Ah, Oh. sie sind mehr so drückend, aber sie kommen und gehen. Sie sind so wellenförmig. Alle paar Minuten kommt so ein ganz starker Schmerz und dann dauert das etwas und dann lässt er wieder langsam etwas nach. Und dann kommt er wieder. Okay, genau, ja. Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder langsam? Die sind langsam aufgetreten. Mhm. Können Sie diese Schmerzen auf einer Schmerzskala beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte und 10 sehr starke Schmerzen meint? Also ich würde sagen, jetzt gerade sind sie vielleicht 5 bis 6, aber wenn so eine Welle kommt, dann sind sie eher bei 8. Okay, genau, ja. Ja, verstehe ich. Und haben Sie etwas ausprobiert, um diese Schmerzen zu lindern? Ja, ich habe mal eine Wärmflasche draufgelegt auf den Bauch. Das hat aber nichts Wesentliches verändert. Ja, okay. Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden, so etwas? Nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Okay. Und seit einem Tag haben Sie diese Schmerzen und Sie sind zu uns gekommen, nicht bei anderem Arzt oder so, beim Hausarzt. Nein, ich bin direkt jetzt zu Ihnen Okay, gekommen. genau. Strahlen die Schmerzen in andere bestimmte Körperteile aus? Nee, eigentlich nicht. Die sind im Bauch. Okay. Und jetzt im ganzen Bauch haben Sie diese Schmerzen. Jetzt sind sie im ganzen Bauch, ja. Der Bauch ist relativ, fühlt sich relativ dick an. Sonst habe ich nicht so einen dicken Bauch, so prall. Okay, seit wann haben Sie diesen dicken Bauch? Ja, mehr jetzt so vielleicht seit 7, 8 Stunden. 8 Stunden, okay. Haben Sie Füllegefühl oder Belebungen? Also ich muss häufiger aufstoßen und habe auch etwas Brechreiz, aber ich habe noch nicht erbrochen. Mhm. Ja. Aber ist Ihnen übel, ja? Ja, ich habe auch keinen Appetit, weil es so weh tut. Genau. Sie haben gesagt, dass Sie keinen Appetit haben. Und haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Ja, in den letzten 6, 8 Wochen habe ich so circa 5 Kilo verloren an Gewicht. 8 Wochen, ja? Ja. Mhm. 5 Kilo ungefähr, ja. Abgenommen, ja? Ja. Mhm. Aber ich habe keine Diät gemacht. Irgendwie wurde es weniger. Ja, obwohl Ihr Appetit normal ist, ja, damals, in dieser letzten Zeit? Ja, ich, genau. Ich meine, der Appetit war ganz normal, ja. Okay. Trotzdem haben Sie in der letzten Zeit 5 Kilogramm abgenommen? Ja. Okay. Und haben Sie gesagt, dass Sie auch kein Fieber haben, ja? Fieber habe ich nicht, nee. Mhm. Okay, und haben Sie nicht erbrochen? Ist die nicht schwindelig? Nein, schwindelig ist mir nicht. Okay. Nee. Sie haben auch saures Aufstoßen, ja? Ja, so etwas Aufstoßen habe ich und auch Luft. So, aber ja, aber erbrochen habe ich nicht. Ja, leiden Sie unter Sodbrennen? Normal nicht, nein. Okay, keine Sodbrennen. Und haben Sie gestern etwas spezielles Essen gegessen, das diese in diesem Zusammenhang mit diesem Schmerzen gibt, verbunden? Nein, das glaube ich nicht. Okay. Also das, wenn ich was Falsches gegessen habe oder so, das würde ich anders merken. Dann würde ich vielleicht erbrechen oder habe vielleicht Durchfall. Das habe ich nicht, nein. Okay, ja. Und ich würde fragen, sind diese Schmerzen lageabhängig oder nahrungsabhängig oder bewegungsabhängig, wenn sie bewegen sich? Das tut dann so weh, da bewege ich mich nicht groß. Da lege ich mich lieber aufs Sofa und ziehe die Knie etwas an. Das ist vielleicht etwas angenehmer. Aber groß bewegen will ich mich nicht, weil das auch so weh tut. Ja. Okay. Husten Sie? Ja, so ein bisschen Husten habe ich, aber ich rauche nicht. Aber ich habe nichts Übermäßiges. Nein. Husten. Und seit wann haben Sie diese Husten? Nein, ich huste nicht sehr stark. Etwas husten, aber im Augenblick sind ja auch viele Menschen erkältet. Vielleicht habe ich im Augenblick eine ganz leichte Bronchitis, aber das ist aber nicht schlimm. Okay, alles klar. Und leiden Sie unter Schüttelfrost, Nachtschweiß oder Luftnot? Nee. Die Atemwegeinfektionen verbunden ist zum Beispiel. Oder Herzrasen, Herzstolpern? Nö, habe ich auch nicht. Herzrasen, Herzstolpern habe ich auch nicht. Nee. Okay. Und haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Also Wasser lassen ist in Ordnung. Ich muss einmal in der Nacht auf Toilette Wasser lassen, aber das ist schon seit einigen Jahren so. Und Stuhlgang ist allerdings in letzter Zeit etwas schwieriger. Sonst habe ich immer regelmäßig Stuhlgang und jetzt in letzter Zeit vielleicht nur alle 2 Tage. Und seit gestern Morgen habe ich gar keinen Stuhlgang. Ah, okay. Okay. Sind dieser Stuhl, könnten Sie bitte diesen Stuhl beschreiben? Ist fest oder wässrige oder haben Sie durch? Eigentlich haben Sie gesagt, dass Sie keine. Der Stuhlgang ist eher ein bisschen so schleimig. Mhm. Ja, aber früher war der Stuhlgang besser. Früher war es mehr auf einmal. Jetzt ist das weniger. Genau, aber haben Sie keine Unauffälliges bemerkt, ja? Meine ich jetzt zum Beispiel frisches Blut im Stuhl, haben Sie bemerkt? Nein, oder das habe ich nicht gesehen, aber ich habe seit gestern Morgen ja auch keinen Stuhlgang. Kein Stuhlgang, okay. Leiden Sie unter Verstopfung? Normalerweise nicht, aber in den letzten Wochen ist, wie gesagt, da hat sich was verändert beim Stuhlgang. Er ist seltener. Mhm, genau, ja. Seit letzter Woche? Nein, das ist schon seit einigen Wochen. Einigen Wochen, okay. Seit gestern habe ich keinen Fraktur, genau, ja, verstehe ich, ja. Und haben Sie Schmerzen beim Stuhlgang, aber haben Sie keine Schmerzen beim Stuhlgang? Nein, normalerweise nicht, nee, nee. Oh, das ist alles klar. Herr Bittner, jetzt möchte ich etwas zu Ihrer Krankengeschichte fragen. Leiden Sie an einer bestimmten Vorerkrankung, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Blutzuckerkrankheit, Bluthochdruck oder Leberkrankheit? Ja, oder so? Ich hab hohes Cholesterin, so seit 10 Jahren, und dann nehme ich eine Tablette. Ja, 10 Jahre. Welche Tablette nehmen Sie? Die heißt Rosuvastatin. Ja. 10 Milligramm. Nehme ich eine am Abend. Eine am Abend, okay. Und dann habe ich auch noch so seit circa 3 Jahren hohen Blutdruck. Ja, okay. Dann nehme ich auch Tabletten ein. Welche Tablette nehmen Sie ein? Bisoprolol 5. 5 Milligramm. Eine morgens. Okay. Und Ramipril. Ramipril. 5. Eine morgens und eine halbe abends. Eine halbe abends, okay. Ja. Okay, ansonsten nehmen Sie keine Medikamente ein, oder? Nein, sonst nehme ich keine Medikamente ein. Okay. Und ansonsten haben Sie auch keine Vorerkrankungen? Weil das wie bis jetzt wissen. Ja, ich bin als Kind operiert worden und hatte vor 5 Jahren hatte ich eine Nierensteinzertrümmerung. Und danach war das aber gut. Okay. Die Operation, welche Operation wurde da, Sie? Da war ich 10 Jahre alt, da hatte ich eine Blinddarmoperation. Okay. Und vor 5 Jahren haben Sie eine Nierensteinleiden. Ja, da ist der Nierenstein zertrümmert worden. Ja, okay, mit einer Therapie, mit einer Behandlung. Ja, ja, das war ein Apparat, der hat das. Stoßwellen, genau. Stoßwelle, ja, Stoßwelle. Ja. Genau, Stoßwelle. Aber jetzt haben Sie keine Beschwerden. Nein, okay. Das ist in Ordnung. Das wird immer mal kontrolliert, aber das ist in Ordnung. Okay, das ist schön. Und sind Sie gegen etwas allergisch? Allergien habe ich nicht, nee. Keine Allergien, gut. Und sind Ihnen Unverträglichkeiten bekannt? Nein, ich vertrage alles. Das ist gut. Rauchen Sie? Nein, habe noch nie geraucht. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke abends so zum Abendessen eine Flasche Bier. Abends eine Flasche Bier, okay. Welche? Ah, Bier, okay. Ja. Ansonsten keine, okay. Und nehmen Sie Drogen? Das ist eine standardmäßige Frage, ja. Eine medizinische Nein. Frage an Sie? Nein. Keine Drogen, okay. Herr Bittner, ich muss jetzt fragen, haben Sie starke Schmerzen oder können Sie ertragen diese Schmerzen, bis dieses Gespräch zu Ende ist? Ja, das geht. Es war vorhin gerade wieder so eine Welle da, aber das geht jetzt noch. So okay. Kann ich noch warten. Okay, das ist schön. Und wie ist Ihr Impfstatus? Impfen, ja. Mein Hausarzt sagt, das ist alles soweit gut. Ich bin 3-mal gegen Covid geimpft. Und die anderen Impfungen, die hier in Europa notwendig sind und sinnvoll sind, die habe ich. Okay, das ist schön. Und sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? In tropischen Regionen, in Afrika oder so? Nein, ich war nur mal eine Woche in Frankreich. Am Meer, in der Bretagne, aber sonst nicht. Okay, in Frankreich. Wann ist das? Wann war das? Jetzt vor 8 Wochen. Vor 8 Wochen, okay. Aber haben Sie nichts Spezielles dort auch gegessen? Eigentlich das vor acht Wochen, das ist auch kein Problem für uns. für diese Schmerzen. Treiben Sie Sport? Nein, früher habe ich Fußball gespielt und Handball, aber in den letzten 20 Jahren habe ich keinen Sport mehr gemacht. Oh, okay, keinen Sport. Okay, Herr Bittner, jetzt möchte ich ein paar Fragen über Ihre Familienanamnese und über Ihr privates Leben sprechen, Fragen an Sie stellen. Und wie ist Ihr Familienstatus? Ich bin verheiratet. Ja, genau, Sie haben gesagt schon, ja. Und haben Sie Kinder? Ja, zwei Kinder, die sind 32 und 30 Jahre alt. Die 32-jährige Tochter hat eine Darmentzündung. Aber jetzt? Moment. Chronische Darmentzündung, oder? Ja, eine chronische Darmentzündung wird mit Medikamenten behandelt und im Augenblick ist das sehr gut eingestellt, sehr stabil. Okay, aber nimmt regelmäßig Medikamente ein, momentan. Medikamente. Diese, ich komme jetzt im Augenblick nicht auf den Namen der Medikamente, kann ich nicht sagen. Okay. Eine Tochter und einen Sohn haben Sie. Sohn ist gesund. Der Sohn ist gesund. Gesund, okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder. Der ist 59 Jahre alt, der hat auch hohen Blutdruck. Okay. Das ist auch medikamentös eingestellt, oder? Ja, der nimmt auch eine Tablette, aber ich kann Ihnen nicht sagen, jetzt welche. Genau, ja, okay, alles klar. Und mit wem wohnen Sie zusammen? Mit meiner Frau. Okay. Ja, das verstehe ich. Okay. Und gibt es wichtige Erkrankungen in Ihrer Familie, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Bluthochdruck oder Blutzuckerkrankheit oder Leberkrankheit oder ja, Darmkrankheit? Der Vater ist mit 86 Jahren verstorben an einem Schlaganfall. Könnten Sie bitte wiederholen? Das habe ich nicht gut gehört. Der Vater ist verstorben an einem Schlaganfall. 89 Jahre alt, ja? 86, ja. Mit 86. Okay. Er hatte, als er 60 Jahre alt war, hatte er Darmkrebs. Okay, er hatte, als er 60 Jahre alt, ja? War er 60. Da ist er operiert worden und ist danach, war alles gut. Okay. Und die Mutter, die lebt noch, die ist 88 Jahre alt, die hat ja, Knochenverschleiß, Arthrose und Herzschwäche. Okay. Okay, und ansonsten keine wichtige Erkrankung in Ihrer Familie, ja? Nein, sonst fällt mir nichts ein. Okay. Und was machen Sie als beruflich? Ich bin Rechtsanwalt. Rechtsanwalt, okay. Sind Sie damit zufrieden bei der Arbeit, oder? Ja, es ist viel zu tun. Ich muss viel arbeiten, aber es macht mir auch immer noch Spaß. Ja, das ist gut. Ja, das wünsche ich auch. Haben Sie momentan Stress? Ja, etwas Stress haben wir immer, aber nicht besonders viel. Okay, das ist gut, ja. Jeder Mensch hat natürlich manchmal Stress. Das ist auch normal für die Gesellschaft. Können Sie gut schlafen, einschlafen oder durchschlafen? Ja, das geht. Da habe ich keine Probleme mit. Okay, das ist schön. Und Sie haben in dieser Beschwerde, haben Sie gesagt, dass Sie manchmal in der Nacht Wasser lassen müssen. Ja, also einmal in der Nacht muss ich aufstehen und muss Wasser lassen. Genau. Dann kann ich aber wieder gut einschlafen. Ja, außer diese Nierensteinleiden, haben Sie andere Nierenerkrankung? Nein, das ist kontrolliert worden beim Urologen. Der Urologe sagt nur, die Prostata ist etwas vergrößert. Ja, okay. Muss ich nachts einmal Wasser lassen. Okay, ein bisschen vergrößerte. Ja, okay. Und leiden Sie unter Juckreiz oder Hautverfärbung, haben Sie bemerkt? Oder? Nein. Okay. Fällt Ihnen noch etwas ein, was wichtig sein könnte? Ja, ich habe natürlich die Frage, was kann ich haben? Was kann das sein? Ja, okay. Jetzt erkläre ich Ihnen, was wir machen werden und was zu tun ist. Herr Bittner, zuerst müssen Sie natürlich hier bei uns bleiben für weitere Untersuchungen und Behandlung. Bisher haben wir eine nette Gespräch gemacht und von meiner Seite habe ich alle wichtigen Fragen an Sie gestellt. Jetzt kann ich Ihnen nur zu wenig sagen. Leider muss ich ein paar Untersuchungen auch durchführen und mit dem Oberarzt sprechen. Danach komme ich zu Ihnen zurück, sage Ihnen, wie wir vorgehen können. Okay. Aber jetzt, vielleicht haben Sie eine Darmerkrankung und oder könnte es sein, eine Lebererkrankung auch, könnte es sein, oder Steinleiden, oder eine Nierensteinleiden, das auch möglich. Und ich möchte auch eine Frage an Sie stellen. Leiden Sie unter Gelbsucht oder ja, in Ihren Augen haben Sie bemerkt oder in Ihren Hautbefärbung haben Sie so etwas bemerkt? Ist mir nicht aufgefallen, habe ich nicht bemerkt. Okay. Nee. Okay. Okay, das war meine Frage und danke Ihnen. Okay. Und bleiben Sie hier und im Wartezimmer bleiben Sie und werde ich von Ihnen Blut abnehmen und ein paar Untersuchungen werde ich durchführen. Danach, wie gesagt, komme ich zu Ihnen zurück. Ja. Okay, gut, so können wir es machen. Haben Danke. Kollegen andere Fragen? Ich möchte noch einmal fragen. Sie sagten, Sie könnten seit gestern nicht Stuhlgang geben. Ja. Aber haben Sie uriniert mit dem Wasserlassen? Wasserlassen geht, ja, das geht. Und oder gehen Wind ab? Nicht so richtig. Es kommt mehr Luft nach oben raus. Okay. Sind Ihnen Hautveränderungen aufgefallen? Hautveränderungen? Nein. Ja, gelblich oder? Nee. Sie haben gesagt, die Schmerzen wellenförmig als Attacken kommen. Ja. Wie lange hält eine Attacke an und wie oft kommt es zu einer Attacke heute? Ja, ich habe vorhin so gesagt, das kommt so alle paar Minuten, vielleicht so alle 5 bis 10 Minuten und das dauert so 2 Minuten, so eine Welle. 1 bis 2 Minuten vielleicht, aber ja, so ungefähr. Ich weiß es nicht genau, aber es sind dann Pausen. Das ist dann, die Welle ist dann wieder weniger, aber es ist immer ein Schmerz da. Wenn Sie Bauchschmerzen bekommen als Attacken, geschieht noch etwas zur selben Zeit, zum Beispiel Tachykardie, Luftnot oder? Nein. Habe ich nichts anderes. Es ist dann dieser Schmerz, aber der ist dann sehr stark, wenn diese Attacke kommt. Okay, meine Seite. Fragen. Unsere Kollegin hat Fragen. Noch. Wenn wir mit dem Arzt-Gespräch anfangen? Ja, genau. Können wir anfangen, ja. Okay. Gut. Hallo, Herr Oberarzt, hätten Sie kurze Zeit für mich? Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen, den ich Ihnen vorstellen möchte. Ja, ich habe nur ganz wenig Zeit. Sie müssen mir ganz kurz und knapp sagen, was ist das für ein Patient? Okay, ja, jetzt mache ich ganz schnell. Und Herr Sebastian Bittner, ein 63 Jahre alt und 80 Kilogramm schwer und 1,84 Zentimeter groß oder Meter groß. Ja. Herr Sebastian Bittner hat sich heute bei uns wegen seit gestern bestehender Bauchschmerzen vorgestellt. Die Schmerzen befinden sich am Anfang im linken Seite, danach jetzt im ganzen Bauch befinden sich im ganzen Bauch. Und die Schmerzen seien plötzlich aufgetreten, nein, langsam aufgetreten und wellenförmig. Ja. Der Patient hat die Schmerzen als drückend beschrieben. Mhm. Der Patient habe Warnfläche ausprobiert, um diese Schmerzen zu lindern, aber das habe nichts gebracht, Verbesserung gebracht. Okay. Hat der Patient erbrochen? Nicht erbrochen, nur Brechreiz habe er gehabt. Ja. Und es gäbe auch keine Ausstrahlung. Und jetzt habe der Patient bestehende ganze Bauch, diffuse Bauchschmerzen. Wann war der letzte Stuhlgang bei dem Patienten? Letzter Stuhlgang seit gestern Morgen habe er keinen Stuhlgang und der Stuhlgang sei schleimig. Der Stuhl sei schleimig und habe auch kein Blut im Stuhl bemerkt. Jetzt in letzter Zeit sei der Stuhl schleimig oder weil er seit gestern keinen Stuhl mehr hatte? Genau, seit gestern keinen Stuhl. Vorher habe er diese schleimige Stuhl bemerkt. Gibt es da in letzter Zeit eine Veränderung im Stuhlgang? In der letzten Zeit nur diese schleimige Stuhl habe er bemerkt. Aber okay. Andere Auffälligkeit gäbe es keine. Ja, hat der Patient sein Gewicht gehalten? Sein Gewicht, ja. Er habe bemerkt, dass in den letzten 8 Wochen 5 Kilogramm abgenommen. Obwohl sein Appetit in der letzten Zeit normal ist. Okay. Und er habe auch kein Fieber und er habe auch Nykturi. Und leider unter einer Nykturi. Okay. Und die Schmerzintensität liege auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 5 und 6 jetzt, aber wenn Schmerzattacken kommt, bei 8. Ja. Seit 8 Stunden habe der Patient einen dicken Bauch bemerkt. Ja. Und früher habe er auch keine ähnliche Beschwerden gehabt. Und früher habe er auch nicht andere Arzt aufgesucht wegen dieser Beschwerden. Und momentan leider klagte der Patient über eine Inappetenz. Wie gesagt, habe Nykturi und das war's. Und die Frage nach Fieber, Juckreiz und Hautverfärbung wurden verneint. Okay. Die Jury und auch wurden verneint. Die restlichen Vegetationen alles sind unauffällig. Ist der Patient voroperiert im Bauch? Genau, im Bauch, vor. Genau, als der, oder mit 10. Lebensjahr sei der Patient operiert worden, appendektomiert worden. Aber okay. das war vor ungefähr 50 Jahren. Ja, okay. Deshalb, gibt es sonst irgendwelche Operationen oder Eingriffe bei den Patienten? Vor 5 Jahren wurde wegen einer Nierensteinleiden und Nephrolithiasis behandelt mit Stoßwellen. Okay. Wurde der Patient behandelt, aber jetzt habe er keine Beschwerden mit dem Nierenstein und Nephrolithiasis. Gut. Gibt es Angaben zur Familienanamnese? Auffälligkeiten? Zur Familienanamnese, ja, und habe er eine 32-jährige Tochter, die eine Darmerkrankung habe. Mhm. Ich vermute, dass eine Morbus Crohn ist, ja. Und die auch benutze, nehme ein paar Medikamente ein, aber die Medikamentenliste kenne der Patient nicht. Okay. Momentan gibt es nicht, Auffälligkeiten bei den Eltern? Bei den Eltern, ja. Der Vater des Patienten mit 86 Jahren Lebensjahr sei an einer Apoplexie verstorben. Und vorher habe der Vater einen Darmkrebs mit 16. Lebensjahr und ja. wurde sei operiert worden und danach war alles sei alles unauffällig. Und weshalb ist der operiert worden? Woran? Wegen Darmkrebs. Ach, Darm. Genau, wie Kolonkarzinom. Kolonkarzinom, genau. Genau, wegen einer Kolonkarzinom. Also gibt es eine positive Familienanamnese? Genau, positive Familienanamnese wegen dieser Darmkrebs und bei der Tochter auch eine Darmerkrankung gibt es. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose ist eine, wegen dieser Prädispositionsfaktoren, eine Darmerkrankung, Morbus Crohn oder Morbus Crohn. Seit gestern habe der Patient diese Beschwerden gehabt, aber vielleicht eine beginnende Morbus Crohn, können wir sagen. Und andererseits kann ich auch erwähnen, dass der Patient eine Nierennephrolithiasis habe. Das ist auch möglich. Deshalb habe ich eine 2-Verdachtsdiagnose, oder? Kommt denn auch ein Kolonkarzinom in Betracht? Als Differentialdiagnose, oder? Als Verdachtsdiagnose ein Kolonkarzinom? Ja, als Verdachtsdiagnose würde ich Kolonkarzinom sagen. Hallo? Können Sie mich hören? Jetzt kann ich Sie wieder hören, ja. Okay. Als Verdachtsdiagnose kann ich eine Kolonkarzinom sagen. Ja. Meine Verdachtsdiagnose ist Kolonkarzinom. Und als Differentialdiagnose kommen eine Nephrolithiasis und eine Morbus Crohn und Cholestitis in Frage. Ja, okay. Zur weiteren Abklärung werde ich den Patienten zuerst körperlich untersuchen, dann dem Patienten Blut abnehmen. Verschiedene Blutwerte werde ich anschauen, CRP und Leberwerte, Nierenwerte, Kreatinin zum Beispiel und Lipas, Amylas, Pankreaswerte okay. werde ich anschauen. Und Abdomensonographie werde ich durchführen, gegebenenfalls eine Röntgen-Abdomen werde ich auch veranlassen. Und gegebenenfalls Abdomen Computertomographie CT werde ich auch veranlassen. Okay. Es spricht ja bei dem Patienten einiges doch für ein konsumierendes Leiden. Er hat eine Gewichtsabnahme, eine ungewollte Gewichtsabnahme von 5 Kilogramm innerhalb von wenigen Wochen. Genau, ja. Dann berichten Sie über schleimigen Stuhlgang und ein verändertes Stuhlverhalten in den letzten Wochen. Genau. Sodass man jetzt fast den Verdacht haben muss, bei der positiven Familienanamnese, bei dem Alter des Patienten, dass es sich doch vielleicht um ein Kolonkarzinom handeln kann. Mit der entzündlichen Darmerkrankung in dem Alter, das gibt es auch, aber es ist nicht so ganz typisch. Und das vom Alter her und bei der Vorgeschichte des Vaters würde ich eher befürchten, dass es sich hier um ein Kolonkarzinom handelt. Bei Subilius bis Ilius. Das werden Sie sehen. Wahrscheinlich wird bei der rektalen Untersuchung die Ampulle nicht stuhlgefüllt sein. Genau. Ja. Gut, gut, aber insgesamt gesehen, denke ich, haben Sie das sehr gut gemacht. Die Anamnese haben Sie sehr systematisch erhoben und nachgefragt, wenn was nicht klar war. Vielleicht bei der Schilderung beim Oberarzt noch etwas mehr medizinische Fachbegriffe bringen, dass Sie zum Beispiel gesagt haben, er hat einen geblähten Bauch. Da sollten Sie ruhig einfließen, Abdomen oder Meteorismus oder Nausea. So etwas könnte vielleicht noch von Ihnen gebracht werden. Aber insgesamt gesehen, auch wenn wir bei der Verdachtsdiagnose etwas auseinanderliegen, sage ich mal, fand ich das sehr gut. Danke Ihnen, ja, danke Ihnen. Und können wir auch einen Hämokult-Test durchführen? Ja, aber wenn Sie jetzt keinen Stuhl haben, dann wird der Hämokult-Test schwierig. Aber das kann man probieren. Aber ja, ich sage, das Alter spricht eher für einen konsumierenden Prozess, ein Neoplasma, die Gewichtsabnahme, veränderte Stuhlverhalten innerhalb der letzten Wochen, schleimiger Stuhl. Ja, das wäre so wahrscheinlich meine erste Verdachtsdiagnose. Und jetzt muss er gut untersucht werden, weil wir haben ja eine Subiliussymptomatik oder Iliussymptomatik und da müssen wir aufpassen, dass der Patient sich nicht verschlechtert. Genau, ja. Gut, und das Angebot, was Sie gemacht haben, zwischendurch, dass Sie gefragt haben, ob der Patient etwas gegen Schmerzen braucht und so, das fand ich auch gut, dass Sie sich nachgefragt haben und gekümmert haben. Ja, passt. Danke Ihnen, ja. Und wann haben Sie Prüfung? Nächste Woche am Mittwoch. Das wird gut gehen. Das wird gut gehen. Danke Ihnen, ja.